Schläfst du schon? Nein. Warum denn nicht? Ich hatte so einen Gedanken. Hast du schon mal über Kinderüberraschungen nachgedacht? Du meinst diese Überraschungseier? Ja, erinnert mehr was drin ist. Diese kleinen Spielzeuge. Lange nicht, ja. Da gibt's ja wahnsinnig viele davon. Also wahnsinnig viele. Das heißt, die einen irgendwie diese kleine Figürchen, die irgendwas Berühmtes darstellen, aber dann auch immer solche, die man zusammensetzt und dann gibt's irgendein Ding, das rumspringt oder rumsteht und die sammeln sich dann so an und ich habe mich gefragt, ob die einen tieferen Zweck haben, eine Bestimmung oder ob die für irgendwas im Einsatz sind. Weil an sich, es ist einfach nur Plastik, aber schau sie dir mal an. Ich meine, irgendwie, da ist was drin, in denen steckt was drin. Also es ist sehr lange her, dass ich mir ein Überraschungsei geholt habe. Aber du hast recht, ich habe die als Kind total viel gesammelt. Als ich damit angefangen habe, waren gerade wirklich diese Happy Hippos irgendwie aktuell. Jedes siebte Ei. Genau. Warum jedes siebte Ei? Das ist eine gute Frage. Und auch, ob die anderen Sachen, die drin sind, dann auch quasi in jedem siebten, also ob es immer so quasi sieben thematisch zuordbare Dinge gibt, ja. Dass quasi für alles, was drin ist, die Zuordnung in jedem siebten Ei gilt. Ja, das kann sein. Also, dass irgendwie in jedem siebten Ei ist ein Hippo und in jedem anderen siebten Ei ist ein kleiner Springfrosch oder sowas. Genau, und in jedem anderen siebten Ei irgendwie so ein Mini-Puzzle oder sowas, ja. Es gibt einen ganz berühmten oder ganz erfolgreichen YouTuber und der besteht daraus, also nicht der YouTuber, sondern der Kanal, dass die Person Kinderüberraschungseier auspackt. Einfach auspackt. Okay. Und dann zeigt, was drin ist und die zusammensetzt. Und dann kommt das nächste Ei. Und auch wenn ich das sehe, also ich habe Millionen von Zuschauern. Millionen. Ja. Yeah. Und ob da irgendwo ein Sinn oder eine Botschaft vermittelt wird. Ich weiß ja nicht. Vielleicht sind das wie tote Briefkästen. Vielleicht kann man über Kinderüberraschungseierspielzeug Botschaften verbreiten. Irgendwelche Symbole, die in ein geheimes Netzwerk. Du meinst ähnlich wie diese versteckten Illuminati-Symbole? Ja. Und Freimaurer-Symbole? Ja, so ähnlich, nur anders. Ja, ich stelle mir da so einen, ich weiß nicht, da so einen Mann im Schlapphut kommt an einen Kiosk, sieht da so diese Schachtel mit Kinderüberraschungseier und tauscht da eins aus. Und da kommt ein anderer und holt sich dann genau dieses Kinderüberraschungsei. Und der stellt das dann auf YouTube, um das vielen, vielen anderen dieser Überraschungsei-Agenten irgendwas mitzuteilen. Nur ich weiß nicht, was es ist. Ich verstehe. Also ähnlich wie diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich muss gerade an diese Radiosendestation in den USA denken, die quasi ununterbrochen Nummernfolgen senden, also Zahlenfolgen. Ja. Ich weiß nicht, ob du die schon mal kennst, ich habe da mal in einen reingehört, das ist echt irgendwie total schräg, da läuft keine Musik und kein gar nichts, sondern da sind Leute und lesen am Stück Nummern vor. Das ist schon echt seltsam. Nummernsender. Und das kann jeder hören im Prinzip, ne? Also ähnlich wie diesen YouTube-Channel, jeder angucken kann. Und es ist aber, also es wird vermutet von einigen, dass da ein Code dahinter steckt und nur Leute, die diesen Code kennen, können verstehen, dass mit diesem Nummernvorlesen Botschaften übermittelt werden und können die Botschaften auch entschlüsseln. Ja. Und so könnte das auch mit diesen Überraschungseier-Sachen sein. Ja, also vielleicht ist es dann die Anordnung der Überraschungseierspielzeug-Gegenstände. Ja. die, wie die angeordnet. Vielleicht kann man die, vielleicht werden die in Ritualen verwendet. Ich sehe da so ein Heptagramm. Und im einen steht ein kleiner Frosch, im anderen steht ein Happy Hippo. Und irgendwo brennt eine Kerze. Oh Mann. Du hast recht. Nee, es macht mir jetzt gerade Angst. Ja, mir auch. Ja, vor allen Dingen, ich meine, wenn man sich diese Spielsachen, die da drin sind, mal anguckt, ne? Also man hat da ja viele verschiedene Elemente drin. Genau. Also Figuren, die könnten für Zielpersonen oder Auftraggeber oder sowas stehen. Mhm. Ne, diese statischen Figuren, diese Happy Hippos oder was es denn immer an statischen Figuren gibt. Mhm. Dann hast du oft Dinge drin, die sich bewegen können. Schiffe, Flugzeuge, Autos mit so kleinen Aufziehrädchen oder irgendwie sowas, die man zusammenbasteln kann. Ja. Das heißt, das könnten entweder Transportwege sein oder Hinweise auf, auch meinetwegen auf Orte, wo man Personen häufig antreffen kann. Also sprich an der Rennstrecke oder ähnliches oder an dem Yachthafen. Hat die eigentlich schon mal jemand auf so RFID-Chips untersucht? Ich habe zumindest noch nicht davon gehört, ja. Lässt sich da was rauslesen? Oder irgendwie so Enhanced Reality, da braucht man eine besondere Brille dazu, um zu verstehen, was die widerspiegeln, was der Code dahinter ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Oh, ich habe jetzt gerade eine Vision von einem Raum voller Kinderüberraschungseierspielzeug. Mhm. Und ein kleines Männchen sitzt da drin und hat das alles akribisch aufgeschrieben, welche das es gibt und welche das noch fehlen und wie die wichtigen Anordnungen sind. Wie eine Bibliothek. Mhm. Eine Bibliothek aus Kinderüberraschungseierspielzeug. Genau. Und das, die Leute aus diesem Netzwerk, die können diese einzelnen Spielzeuge ausleihen, um damit etwas zu bauen oder beschwören oder. Also. Oh Mann. Ja. Weil die gibt es ja nur in limitierter Auflage. Ja, genau. Ja, und es ist halt, also ich meine, es ist wahnsinnig gut getarnt, weil es kommt da so ein ganz unschuldiges Spielzeug daher. Ja. Na, genau. Als was, womit man Kindern eine Freude machen kann. Es ist wahnsinnig weit verbreitet und deshalb eigentlich völlig unverdächtig. Aber auf der anderen Seite, in den USA sind die Dinger verboten. Ehrlich? Und ich nehme an, ja, in den USA ist Kinderüberraschung verboten. Und ich nehme an, das liegt daran, dass deren Geheimdienst, ich weiß nicht, ob es die Homeland Security war oder irgendwer, die haben rausgefunden, dass da eben diese Möglichkeit von Nachrichtenübermittlung drinsteckt und vielleicht auch Einflussnahme. Also ich meine, möglicherweise kannst du ja nicht nur Nachrichten übermitteln, sondern auch so eine Art Umprogrammierung in den Gehirnen der Menschen vornehmen. Ja? Also so eine Prägung, so ein bisschen wie Hypnose oder ähnliches, wenn du denen in einer bestimmten Reihenfolge diese Figuren und Spielzeuge zukommen lässt, dass du dann bestimmte Abläufe bei denen im Kopf manifestierst sozusagen. Oh Gott, mir fällt gerade was ein. Ich hab seit 10 Jahren eine kleine Überraschungseifigur auf meinem Schreibtisch stehen. Was die mit mir gemacht hat. Ich mache mir gerade Sorgen um dich. Die muss weg. Die muss weg. Das ist vor allem so, es ist so ein blau-rotes Ding. Es sieht aus wie ein Alien. Ich habe nie rausgefunden, was es tut. Oh Gott, Tim, vier Augen, sowas kannst du doch nicht auf den Schreibtisch stellen. Oh mein Gott, ich meine, das ist doch schon ein Hinweis auf Überwachung und Spionage und oh mein Gott, oh Gott, Tim, das Ding muss weg. Kathi, ich muss jetzt schnell weg. Alles klar. Ich kann das, ich muss weg. Alles klar. Bis bald, Tim. Bitte, wenn ich mich nicht melde, dann du weißt, wo du dich melden musst. Ja. Ich melde mich. Ich habe ein Auge auf dich. Versprochen. Schläfst du schon?